Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Vor 130 Jahren wurde er in der heute zur Ukraine gehörenden Stadt Brody geboren, der Schriftsteller und Journalist Josef Roth. Man kennt sein Werk, seine Romane, die Kapuzinergruft, Radetzky Marsch oder Hiob, aber die Lebensgeschichte des Autors ist weit weniger bekannt. Der Hörspielautor Helmut Peschiner hat deshalb für Ö1 aus Originalquellen ein biografisches Josef Roth-Hörspiel verfasst. Erwin Steinhauer verkörpert in diesem Hörspiel Josef Roth. Wir treffen auch den Verleger Gustav Kiepenheuer, den Lektor Hermann Kästen, den Rotfreund Sommer Morgenstern und Stefan Zweig. Und die Frauen, die das Leben von Josef Roth begleitet und geteilt haben. Seine Frau Friedel Roth, die Journalistin Andrea Mangabell und die Schriftstellerin Irmgard Keun. Roth wird von vielen noch immer nur als verklärter Monarchist eingeschätzt und nicht als der scharf und klar denkende politische Autor, der sich in seinen Aufsätzen und Feuilletons gegen Verfolgung, Ausbeutung und politischen Terror stark machte. Seine unzähligen Feuilletons, er war einer der bestbezahlten Feuilletonisten seiner Zeit, sind von einem Großteil der Leserschaft noch immer unentdeckt. Ich habe viele Meilen zurücklegen müssen. Zwischen dem Ort, in dem ich geboren bin, und den Städten, Dörfern, durch die ich in den letzten 10 Jahren komme, um in ihnen zu verweilen, und in denen ich nur verweile, um sie wieder zu verlassen, liegt mein Leben. Drinnen bei mir bin ich sehr traurig. Josef Roth. Ein Hörspiel von Helmut Peschiner. Als ich Josef Roth zum ersten Mal in Ostende sah, da hatte ich das Gefühl, einen Menschen zu sehen, der einfach vor Traurigkeit in den nächsten Stunden stirbt. Seine runden, blauen Augen starrten beinahe blicklos vor Verzweiflung. Und seine Stimme klang wie verschüttet unter Lasten von Gram. Schreiben Sie, Coin. Sie müssen Ihr tägliches Pensum erfüllen. Ich schrieb von morgens bis abends. In einem Café am Place d'Armes, das ich erzogen hatte, hier und da Schnaps auszuschenken. In der anderen Ecke saß Roth und schrieb. Roth und ich machten die reinste Schreibolympiade. Meistens hatte er abends mehr Seiten als ich. Ich war noch nicht die bekannte Schriftstellerin Keun. Ich war das Mädchen Irmgard, das Roth in Ostende kennenlernte. Schreiben Sie, Keun. Sie müssen Ihr tägliches Pensum erfüllen, auch wenn Sie trinken. Er hatte recht. Er war als Kollege das anständigste und bezauberndste, was man sich denken kann. Ich lernte ungeheuer viel durch Roth. Geboren bin ich in einem winzigen Nest in Volynien, am 2. September 1894 im Zeichen der Jungfrau, zu der mein Vorname Josef irgendeine vage Beziehung unterhält. Meine Mutter war eine Jüdin von kräftiger, erdnaher, slawischer Struktur. Sie sang oft ukrainische Lieder, denn sie war sehr unglücklich. Und die Armen sind es, die bei uns zu Hause singen, nicht die Glücklichen, wie in westlichen Ländern. Sie hatte kein Geld und keinen Mann. Denn mein Vater, der sie eines Tages nach dem Westen nahm, wahrscheinlich nur um mich zu zeugen, ließ sie allein in Katowice und verschwand auf Nimmerwiedersehen. Josef Roths Vater kam zunächst in Deutschland in eine Heilanstalt und wurde später bei einem wundertätigen Rabbi im russischen Teil Polens in Pflege gegeben. Er muss ein merkwürdiger Mann gewesen sein, ein Österreicher vom Schlag der Schlawiner. Er verschwendete viel, trank wahrscheinlich und starb, als ich 16 Jahre alt war, im Wahnsinn. Auch noch während seiner Erkrankung wird er geschildert als bildschön, mit blondem Vollbart und den gleichen leuchtenden Augen, die auch Josef Roth hatte. Er genas nicht wieder. Seinen Sohn hat er nicht kennengelernt. Ich habe keine Heimat, wenn ich von der Tatsache absehe, dass ich in mir selbst zu Hause bin und mich bei mir heimisch fühle. Wo es mir schlecht geht, dort ist mein Vaterland. Gut geht es mir nur in der Fremde. Das Land Galizien hat in Westeuropa einen üblen Ruf. Der wohlfeile und faule Witz des zivilisierten Hochmuts bringt es in eine abgeschmackte Verbindung mit Ungeziefer, Unrat, Unredlichkeit. Aber so treffend einmal die Beobachtung war, dass es im Osten Europas weniger Sauberkeit gäbe als im Westen, so banal ist sie heute. Aber es hat eine eigene Lust. Eigene Lieder, eigene Menschen und einen Glanz. Den traurigen Glanz der Geschmähten. Ich habe mich 1916 freiwillig ins Feld gemeldet und war 1917 bis 1918 an der Ostfront. Ich bin fähnrich geworden. Ich habe zuerst bei den 21er Jägern gedient, dann bei der Landwehr 24. Ich war in russischer Gefangenschaft, entfloh und kämpfte 2 Monate in der Roten Armee. Dann Flucht und Heimkehr. Mein Name ist Gabriel Dahn. Ich komme um 10 Uhr vormittags im Hotel Savoy an. Ich möchte Geldmittel bekommen, um meinen Weg nach dem Westen fortzusetzen. Ich kehre aus 3-jähriger Kriegsgefangenschaft zurück, habe in einem sibirischen Lager gelebt und bin durch russische Dörfer und Städte gewandert. Als Arbeiter, Taglöhner, Nachtwächter, Kofferträger und Bäckersgehilfe. Ich trage eine russische Bluse, die mir jemand geschenkt hat, eine kurze Hose, die ich von einem verstorbenen Kameraden geerbt habe, Stiefel, immer noch brauchbare, an deren Herkunft ich mich selbst nicht mehr erinnere. Zum ersten Mal nach 5 Jahren stehe ich wieder an den Toren Europas. Die Zeit, die ich bei meiner Mutter verbrachte, war meine glücklichste Zeit. In meiner Heimatstadt lebten etwa 10.000 Menschen. 3.000 unter ihnen waren verrückt, wenn auch nicht gemeingefährlich. Ein linder Wahnsinn umgab sie wie eine goldene Wolke. Sie kümmerten sich um die Dinge der Welt. Sie unterhielten sich in allen Sprachen, in denen sich die sehr gemischte Bevölkerung unseres Landstriches verständigte. Ab 1905 besuchte Josef Roth das K&K Kronprinz-Rudolf-Gymnasium in Brody, das er 1913 mit Subauspiciis Imperatoris abschloss. Ich kam dann nach Wien, verließ es bald, kehrte zurück, fuhr wieder nach dem Westen, hatte kein Geld, lebte von Unterstützungen wohlhabender Verwandter und von Lektionen, begann zu lernen, eifrig und ehrgeizig, war ein besonders braver Junge, voll stiller Bosheit und gefüllt mit Gift. Bescheiden aus Hochmut, erbittert gegen die Reichen, aber ohne Solidarität mit den Armen. Aus Mangel an Geld begann ich zu schreiben und richtete meine Bitte einer Veröffentlichung an Österreichs Illustrierte Zeitung. Sehr geehrter Herr Redakteur, ich bin einer von denjenigen, die man Lyriker nennt. Es ist nicht die Sehnsucht nach Druckerschwärze, die mich Ihnen schreiben heißt, sondern die Not. Sie lehrt heutzutage nicht mehr beten, die Not lehrt heute bitten. Aber die Bitte wird zum Gebet, und der Mensch, an dem man sie richtet, wird zum Herrgott. Für mich sind Sie es jetzt, Herr Redakteur. Hoffentlich erhören Sie mich. So erlaube ich mir denn, Ihnen einige Proben meiner Mühe zu bringen und Ihnen meine Dienste anzubieten. Vielleicht verwenden Sie einiges in der Sonntagsbeilage. Hochachtungsvoll, Ihr Josef Roth. Stutt, Phil. Sterne gibt's, die ewig scheinen wollten und doch verglühen. Wolken gibt's, die eher weinen sollten und weiterziehen. Steine gibt's, die viel zu fragen wüssten, doch keiner spricht. Menschen gibt's, die sich was fragen müssten und sagen's nicht. Man druckte meine Dummheiten. Ich lebte davon. Ich wurde Schriftsteller. Im Jahre 1909 oder 1910 war ich einer von den Delegierten zu einer Landeskonferenz der zionistischen Mittelschüler Galiciens. Ich war einer von den 5 jüngeren Delegierten, von denen einer, der jüngste von uns, Roth hieß. In Wien begegneten wir uns dann hin und wieder in der Aula der Universität. Ich studierte Jura, er Germanistik. Die Ostjuden, die nach Wien kommen, siedeln sich in der Leopoldstadt an, dem zweiten der 20 Bezirke. Sie sind dort in der Nähe des Praters und des Nordbahnhofs. Am Nordbahnhof sind sie alle angekommen. Durch seine Hallen weht noch das Aroma der Heimat. Und es ist das offene Tor zum Rückweg. Die Leopoldstadt ist ein freiwilliges Ghetto. Es ist furchtbar schwer, ein Ostjude zu sein. Es gibt kein schwereres Los als das eines fremden Ostjuden in Wien. Ich freute mich über jede Begegnung mit Roth, weil ich mit ihm Deutsch sprechen konnte. Eines Tages erhielt ich eine Postkarte, in der er mich aufforderte, mit ihm in den Prater zu gehen. Es fiel mir auf, dass die Karte mit den Worten begann: »Lieber Herr Soma Morgenstern«. Wir trafen uns an einem Samstag im Prater und gingen in ein kleines Café. Ist dir bei meiner Karte nicht aufgefallen, dass ich mit »Lieber Herr Soma Morgenstern« angefangen habe? Es ist mir zwar aufgefallen, aber ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht. Ich wollte dich ärgern. Warum? Weil ich mich über dich geärgert habe. Was habe ich dir getan? Wie ich dich gefragt habe, ob du singen kannst, hast du mir geantwortet, ich kann nicht singen, aber ich singe. Dann hast du so schön gesungen, dass ich weinen musste. Warum hast du das gesagt? Bist du so bescheiden? Ich weiß nicht genau, warum ich das gesagt habe. Aber wenn dich das so geärgert hat, warum hast du mir das nicht gleich gesagt? Ich habe beschlossen, mit dir einen Pakt zu machen. Wenn einer von uns sich über etwas ärgert, soll er ihm als Zeichen einen Brief schreiben und ihn mit »Lieber Herr« anreden. Gut. Nach vielen, vielen Jahren erhielt ich einen Brief mit »Lieber Herr Soma Morgenstern«. Offenbar in zorniger Erwartung einer Besprechung seines Buches »Zipper und sein Vater«. Als ich darauf nicht reagierte, erhielt ich ein Exemplar des Buches mit der Widmung »Für Herrn Dr. Morgenstern« im Falle einer gut platzierten Besprechung mit herzlichen Grüßen. Ich schrieb die dümmsten Artikel und erwarb mir infolgedessen einen Namen. Ich schrieb schlechte Bücher und wurde bekannt. 2 lehnte mich Kiepenheuer ab. Auch das 3. Mal hätte er mich abgelehnt, wenn wir uns nicht kennengelernt hätten. Unsere Treffpunkte waren sein Zimmer im Hotel am Zoo, seine Ecke bei Mampe am Kurfürstendamm, in Paris das Café de Margaux und vor allem die Schreibstube des Hotel Feuillot. An einem Sonntag tranken wir Schnaps. Er war schlecht. Wir wurden beide krank davon. Aus Mitleid schlossen wir Freundschaft. Wie andere Männer zu Heim und Herd, Weib und Kind heimkehren, so komme ich zurück zu Licht und Halle, Zimmermädchen und Portier. Und es gelingt mir immer, die Zeremonie der Heimkehr so vollendet abrollen zu lassen, dass die einer förmlichen Einkehr ins Hotel gar nicht beginnen kann. Der Blick, mit dem mich der Portier begrüßt, ist mehr als eine väterliche Umarmung. Und als wäre er wirklich mein Vater, bezahlt er aus eigener Westentasche den Chauffeur, um den ich mich nicht mehr kümmere. Der Liftboy nimmt meine Koffer unter seine Arme. So dürfte ein Engel seine Flügel ausbreiten. Niemand fragt, wie lange ich zu bleiben gedenke, ob eine Stunde oder ein Jahr. Dem Vaterland ist beides lieb. Nur für kurze Zeit hatte er einmal eine Wohnung gemietet. Der ewige Passagier hatte kein großes Gepäck. Eine braune weiche Ledermappe mit seiner kostbaren Habe, den Manuskripten, wenige Koffer, darunter ein Handköfferchen, das überquoll von kleinen Krawatten. Das Hotel war seine Wohnung. In den vier Städten, in denen er die besten Jahre seines Lebens verbrachte, in Berlin, Frankfurt, Paris und Marseille, wohnte er stets in denselben Hotels. Oft war der Tisch, an dem er schrieb, noch nicht einmal ein richtiger Schreibtisch. Roth brauchte nicht viel. Er schrieb seine Manuskripte mit der Hand auf kleinen Blockblättern. Joseph Roth war der Aristokrat unter meinen Autoren. Er war für jeden da, ohne sich selbst jemals zu verlieren. Man war ihm nah, aber manchmal nicht näher als einem heißgeliebten, schon dahingegangenen Freund. Kein Ostjude ging freiwillig nach Berlin. Aber bald war Roth Berliner Reporter ohne feste Anstellung, dann ständiger Mitarbeiter für das Feuilleton der Neuen Berliner Zeitung und nur kurze Zeit für den Berliner Börsenkurier. Nach Wien zurück kam er aus Berlin nur, um seine Braut Friederike Reichler zu heiraten. Sie war ein hübsches Mädchen, die Friedel, aus dem jüdischsten Bezirk von Wien, der Leopoldstadt. Kennengelernt hat sie Roth im Café Herrenhof. Am 5. März 1922 ist das Paar im Patzmannitentempel getraut worden. In Berlin haben sich dann die ersten Symptome einer Nervenzerrüttung bei ihr gezeigt. Und im Laufe der folgenden Jahre, nach andauernder ärztlicher Behandlung, kam sie in die Landesheil- und Pflegeanstalt für Geistes- und Nervenkranke am Steinhof im 14. Bezirk. Friedel leidet an Menschenfurcht. Sie geht den ganzen Tag über eine Furt in der Donau hin und zurück, stellt sich vor, das sei ein Meer und lebt das Leben einer Schlingpflanze. Ich hätte nie geglaubt, dass ich ein kleines Mädchen so dauerhaft liebhaben könnte. Er allein ist schuld an meinen Angstzuständen. Bereits im Jahr 1924 hat er mich verlassen, um für die Frankfurter Zeitung eine lange Reise zu machen. Das konnte ich ja noch verstehen und als selbstverständlich hinnehmen. Aber als er dann 3 Jahre später für viele Monate nach Sowjetrussland verreiste und mich allein in Berlin zurückgelassen hat, fingen meine Angstzustände an. Drinnen, bei mir, bin ich sehr traurig. 10 Jahre meiner traurigen Ehe lassen sich doch nicht verwinden. Bei meiner Abgeschlossenheit war meine Frau die einzige Beziehung zur Umwelt, der gesellige Teil meiner selbst. Ich fürchte mich vor meiner eigenen Verdrossenheit. Er war ein ironischer Geist, voller Güte und voller Widersprüche. Schauend und schreibend fuhr er durch ganz Europa, von Moskau bis Marseille, ja, bis in die finsteren Winkel von Albanien und Germanien. Er wurde rasch Deutschlands berühmtester Feuilletonist, ein Prosaist ersten Ranges, ein Meister der kurzen Prosa. Man tanzt in den Straßen von Paris und freut sich über eine Revolution, die schon lange zurückliegt, dass man ein Historiker sein muss, um ihre lebendigen Folgen heute noch und überall wahrzunehmen. Im Glanz der alljährlichen Siegesfeier vergisst man, dass der Anlass längst durch die Entwicklung der Welt überholt ist. Der Platz der Bastille ist so wunderbar illuminiert. Und in dem Gedränge der Schaulustigen ist so viel elementare Kraft, dass die großartige Furchtbarkeit der Masse wieder fühlbar wird. Heute wie damals. Er sah mit 9 Augen und schrieb mit der Kraft des Dichters und dem Mut des Moralisten, mit dem beißenden, zuweilen tiefen Witz des pessimistischen Skeptikers und mit der sanften Bitterkeit des melancholischen Romantikers. Paris, den 16. Mai 1925, sehr geehrter Herr Redakteur Reifenberg. Paris ist die Hauptstadt der Welt. Wer nicht hier war, ist nur ein halber Mensch und überhaupt kein Europäer. Ich habe es Ihnen zu verdanken, dass ich nach Frankreich durfte und werde es Ihnen nie vergessen. Ich fahre in den nächsten Tagen in die Provinz und schreibe erst, bis sich die Ekstase gelegt hat und den Untergrund bildet für das Gebäude der Beschreibung. Meine Frau bleibt vorläufig hier. Sie ist krank. Ich fürchte, es ist Lunge. Ich bitte, alles an Sie zu schreiben. Ihr Josef Roth. 8 Stunden dauert die Fahrt von Paris nach Lyon. Unterwegs verändert sich die Landschaft sehr plötzlich. Nachdem man einen Tunnel passiert hat, ist man in einer südlicheren Welt. Die Lyoner sind höflicher als die Pariser, nicht nur, weil sie ruhiger sind und mehr Zeit haben, sondern auch, weil sie vornehmer sind. In dieser Stadt wird die französische Seide erzeugt, die in alle Länder der Welt geht. Hier leben Chinesen, Levantiner, Spanier, Tunesier, Araber. Ein Fremder ist hier weniger fremd als in Paris. Anfang April 1926 erhielt Roth die niederschmetternde Nachricht von der Redaktion der Frankfurter Zeitung, er habe ab 1. Mai seine Pariser Stellung einem anderen, nämlich Friedrich Sieburg, abzutreten. Dieser hatte sich die dortige Alleinvertretung des Feuilletons gesichert. Herr Sieburg ist ein ausgezeichneter Feuilletonist. Muss ich also dafür büßen, dass ein Feuilletonist sich entschließt, ein Politiker zu werden? Man kann Feuilletons nicht mit der linken Hand schreiben. Man darf nicht nebenbei Feuilletons schreiben. Es ist eine arge Unterschätzung des ganzen Fachs. Das Feuilleton ist für die Zeitung ebenso wichtig wie die Politik. Und für den Leser noch wichtiger. Die moderne Zeitung braucht den Reporter nötiger als den Leitartikler. Ich bin nicht eine Zugabe, nicht eine Mehlspeise, sondern die Hauptmahlzeit. Würde aber Herr Sieburg in der Hauptsache Feuilletons schreiben, so sehe ich nicht ein, warum nicht ich ebenso gut der Pariser Korrespondent hätte sein können. Auf keinen Fall aber kann man mit mir disponieren, weil es ein Kollege gerade so will. Mich liest man mit Interesse. Aber der Verlag glaubt, der Roth ist ein nebensächlicher Plauderer, den sich eine große Zeitung gerade noch leisten kann. Es ist sachlich falsch. Ich zeichne das Gesicht der Zeit. Ich bin ein Journalist, kein Berichterstatter. Ich bin ein Schriftsteller, kein Leitartikelschreiber. Im März 1927 beginnt Roth seinen Roman »Die Flucht ohne Ende« mit dem Untertitel »Ein Bericht« zu schreiben, den er während seiner Russlandreise 1926 konzipierte. Im Folgenden erzähle ich die Geschichte meines Freundes, Kameraden und Gesinnungsgenossen Franz Tunder. Ich folge zum Teil meinen Aufzeichnungen, zum Teil seinen Erzählungen. Ich habe nichts erfunden, nichts komponiert. Es handelt sich nicht mehr darum, zu dichten. Das Wichtigste ist das Beobachtete. Der Oberleutnant der österreichischen Armee, Franz Tunder, geriet im August des Jahres 1916 in russische Kriegsgefangenschaft. Er kam in ein Lager, einige Werst nordöstlich von Irkutsk. Es gelang ihm, mit Hilfe eines sibirischen Polen zu fliehen. Tunder wollte nach der Ukraine gelangen, von Schmerinka, wo er in Gefangenschaft geraten war, nach der österreichischen Grenzstation Podwolociska und dann nach Wien. Er hatte nur den einen Vorsatz, weder den weißen noch den roten Truppen nahe zu kommen und sich um die Revolution nicht zu kümmern. Die österreichisch-ungarische Monarchie war zerfallen. Er hatte keine Heimat mehr. Sehr verehrter Herr Stefan Zweig, ich habe mich mit Ihrem lieben Brief herzlich gefreut. Wenn irgendjemand ein Recht hat, von mir Vollkommenes zu fordern, so haben Sie es zuerst, der Sie selbst so vollendet, so rund und so sauber komponieren. Über meinen Tunder hätte ich viel zu sagen. Sie haben recht, es war ein beabsichtigter Bruch. Zu Ostern erscheint ein zweiter Roman, Zipper und sein Vater. Leider kann ich immer noch nicht das Artikelschreiben aufgeben. Diese Artikel hindern mich vielleicht auch an den sogenannten schöpferischen Pausen, die jeder schreibende Mensch einhalten muss. Mein Wunsch, mit Ihnen zusammenzukommen, ist sehr groß. Roth beherrschte sein literarisches Handwerk, kannte die Regeln der Kunst, war der fleißigste der Poeten. In seinen ersten Romanen strebte er danach, die landläufige Fabel und Psychologie zu verbannen. Ein glänzender Menschenschilderer malte er seine Figuren und ließ sie handeln, er erklärte sie nicht. Diese Romane sind voller Bonmots und satirischer Züge. In seinem Roman Hiob ist es noch der alttestamentarische Gott der Juden. Vor vielen Jahren lebte in Suchow ein Mann namens Mendel Singer. Er war fromm, gottesfürchtig und gewöhnlich, ein ganz alltäglicher Jude. Er übte den schlichten Beruf eines Lehrers aus. In seinem Haus, das nur aus einer geräumigen Küche bestand, vermittelte er Kindern die Kenntnis der Bibel. Er lehrte mit ehrlichem Eifer und ohne aufsehenerregenden Erfolg. Hunderttausende vor ihm hatten wie er gelebt und unterrichtet. Eine Frau und drei Kinder musste er kleiden und nähren. Mit dem vierten ging sie schwanger. Gott hatte seinen Lenden Fruchtbarkeit verliehen, seinem Herzen Gleichmut und seinen Händen Armut. Jeden Morgen dankte Mendel Gott für den Schlaf, für das Erwachen und den anbrechenden Tag. Wenn die Sonne unterging, betete er noch einmal. Wenn die ersten Sterne aufsprühten, betete er zum dritten Mal. Und bevor er sich schlafen legte, flüsterte er ein eiliges Gebet mit müden, eifrigen Lippen. Berlin, den 2. September 1929. Sehr verehrter Herr Stefan Zweig, ich möchte nicht, dass Sie länger glauben, ich schrieb Ihnen aus irgendeinem belanglosen Grunde nicht. Es ist mir inzwischen sehr viel Übles zugestoßen, seitdem wir uns gesehen haben. Meine Frau ist schwer krank in die Nervenheilanstalt Westend überführt worden und ich lebe seit Wochen ohne Möglichkeit, eine Zeile zu schreiben und ringe mir mühsam das zum Leben notwendige Zeilenschreiben ab. Ich erspare Ihnen eine nähere Schilderung meines Zustandes. Das Wort Qual hat plötzlich einen grauenhaften Inhalt bekommen und das Gefühl, vom Unglück umgeben zu sein wie von großen schwarzen Mauern, verlässt mich nicht für einen Augenblick. Ich hatte gedacht, Ihnen unter günstigeren Umständen mein Manuskript übergeben zu können. Ich schicke es Ihnen jetzt unter den traurigsten. Ich begrüße Sie aufrichtig und herzlich, Ihr unglücklicher und trauriger Josef Roth. 5. September 1929. Lieber Josef Roth, Ihr Brief hat mich sehr erschüttert. Ich hätte sehr das Bedürfnis, jetzt Ihnen nah zu sein. Vielleicht komme ich bald nach Berlin. Sie hätten nach so vielen schweren und verschatteten Jahren, weiß Gott, ein Anrecht auf Unbesorgtheit. In jedem Sinne. Ich schäme mich ein wenig vor Ihnen, dass mein Leben so glatt verläuft, wo ich im Tiefsten nicht nur keine Angst, sondern ein geheimnisvolles Verlangen nach tragischer Erschütterung habe. Aber es wäre unredlich, die Fremden als eigene zu nehmen. Denken Sie an Ihre Aufgabe, der Sie Ihr Bestes ungebrochen erhalten müssen. Sie gehören nicht sich und Ihrer Frau, sondern einer ganzen Generation, die von Ihnen wesentliches Werk erwartet. Treulichst, Ihr Stefan Zweig. Josef Roth habe ich im August 1929 in einem Landhaus bei Berlin kennengelernt. Er war damals 36, gab sich aber gern älter und reifer, als er war. Andrea Mangabell war die Tochter eines farbigen Kubaners und einer Hamburgerin. Eigentlich war Roth ja hässlich, aber die Frauen hat er stark angezogen. Ich habe nie wieder einen anderen Mann mit so viel sexueller Anziehungskraft gekannt. Er konnte zart sein wie kein anderer und ich war ganz vernarrt in ihn. Am Rande der Manuskripte, die ich für ihn tippte, notierte er Liebeserklärungen an mich. Sie kam 1900 in Hamburg zur Welt. Mit 18 Jahren heiratete sie Alexandre Mangabell, den Sohn eines Negerfürsten, der eine Zeit lang am kaiserlichen Hof in Berlin erzogen worden war, mit dem sie zwei Kinder hatte, einen Buben und ein Mädel. Roth hatte den Schalk im Nacken und gab den Dingen immer wieder eine Wendung ins Ungewöhnliche. Im Pariser Café Le Dumagot saßen wir oft zusammen, schauten die Leute an und übten uns in Beobachtungsgabe. Zur Zeit der ersten Bekanntschaft mit Josef Roth hatte Mangabell bereits 4 Jahre in Berlin verbracht und arbeitete dort als Redakteurin einer Kunstzeitschrift. Roth war zugleich genusssüchtig und puritanisch. Das Tanzen, das er als einen Ausbund der Geilheit sah, hatte mir verboten. Ich durfte auch keinen Badeanzug tragen. Mit seiner Eifersucht hat er mich oft furchtbar bedrückt. Für das Trinken konnte er jederzeit Geld erübrigen. Für Essen gab er ungern Geld aus. Ein Lieblingsspruch von ihm war: Ein Tischtuch ist ein Leichentuch. Sehr verehrter lieber Stefan Zweig, stellen Sie sich vor, dass mein Roman in der Zeitung zu laufen anfing, als er noch nicht fertig war. Und ich musste den grausamen Atem der Zeit sozusagen im Nacken und von ihm natürlich gelähmt, nicht etwa angefeuert, weiterschreiben, dazwischen umbauen, korrigieren und endlich einen flüchtigen Schluss bauen. Ich habe die ganze Zeit, seitdem ich Paris verlassen hatte, jede 4 Wochen bei einem anderen Freund und Bekannten gewohnt. Und Sie wissen, wie schrecklich das ist für einen Hotelbewohner meiner Art. 5 Mark im Tag bekomme ich vom Verlag. Der Frankfurter Zeitung bin ich 400 Mark schuldig. Ich kann auch nicht mehr Geduld für Artikel aufbringen. Das Einzige, was mir bis heute gelungen ist, ist die Zahlung für meine Frau aufrechtzuerhalten. Der Verlag Kiepenheuer hält nur so lange, wie seine jüdischen Geldgeber in Deutschland bleiben. Aber alles spricht dafür, dass sie Berlin verlassen. Der Nationalsozialismus trifft mich also im Privatesten. Abgesehen davon, dass die Buchhändler terrorisiert und selber auch nationalistisch ein Ende machen wollen mit der Literatur, die sie zivilisatorisch nennen, westeuropäische und so weiter. Leben Sie recht gut. Wenn Sie mir nicht böse sind, schreiben Sie ein Wort. Ihrem alten Josef Roth. Er war ein feuilletonistischer Artist der Grazie, ein Zauberkünstler der leichten Form, ein Wortmaler poetischer Bilder, ein erbarmungsloser Fanatiker, wenn es notwendig war, die Wahrheit zu sagen. Sein geniales Sprachtalent, seine Formulierungskunst erhielt seine reifste Schönheit und Glanz durch die morbide Melancholie, der Roth verfallen war. Wie dem Alkohol. Ein grausamer Wille der Geschichte hat mein altes Vaterland, die österreichisch-ungarische Monarchie, zertrümmert. Ich habe es geliebt, dieses Vaterland, das mir erlaubte, ein Patriot und ein Weltbürger zu sein. Ein Österreicher und ein Deutscher unter allen österreichischen Völkern. Ich habe die merkwürdige Familie der Trotters, von denen ich in meinem Buch Radetzky-Marsch berichten will, gekannt und geliebt. Die Spartaner unter den Österreichern. An ihrem Aufstieg, an ihrem Untergang glaube ich, den Willen jener unheimlichen Macht erkennen zu dürfen, die am Schicksal eines Geschlechts das einer historischen Gewalt deutet. Hotel Schwanen, Rapperswil am Zürichsee, 18. September 1932. Sehr verehrter und sehr lieber Stefan Zweig, Ihr Glückwunsch beschämt mich. Glauben Sie mir, ich weiß ganz genau, dass mein Buch nicht geworden ist, was es sein sollte. Mitten im Schreiben schon hatte ich es gespürt. Ich weiß, wie ich in dem Roman gefehlt habe. Die Geschichte selbst zu Hilfe gerufen. Zu schändlicher Hilfe für meine Komposition. Schäbig war das. Und verlogen. Deshalb habe ich so lange daran herumgebastelt. 2 Jahre. Das ist kein Beweis für Gesundheit, Kraft und Produktivität. Ihr kritischer Sinn hat versagt, als Sie meinen Radetzky-Marsch lasen. Nun seien Sie herzlich gegrüßt. Ich möchte Sie wiedersehen. Ihr ganz alter Josef Roth. Im November 1932 beschloss Josef Roth, Ende des Jahres nach Paris zu fahren, wobei er richtig vermutete, dass er wahrscheinlich in Geldschwierigkeiten geraten könne, dass sich die Erträge vom Radetzky-Marsch erst im Frühjahr bemerkbar machen würden. Er hatte recht. Die Reise nach Paris wurde für ihn der Weg in die Emigration und zum Abbruch aller direkten Beziehungen zu Deutschland. Es ist Zeit, wegzugehen. Sie werden unsere Bücher verbrennen und uns damit meinen. Wenn einer jetzt Jakob Wassermann heißt oder Alfred Döblin oder Roth, darf er nicht länger abwarten. Wir müssen fort, damit es nur die Bücher sind, die in Brand gesteckt werden. Paris, Februar 1933. Verehrter, lieber Stefan Zweig, lieber Freund. Seit 2 Wochen bin ich hier in Paris, um den kleinen französischen Neger von Mangabell in einer Schule unterzubringen. Inzwischen wird es Ihnen klar sein, dass wir großen Katastrophen zutreiben. Abgesehen von den privaten, unsere literarische und materielle Existenz ist ja vernichtet, führt das Ganze zum neuen Krieg. Ich gebe keinen Heller mehr für unser Leben. Es ist gelungen, die Barbarei regieren zu lassen. Machen Sie sich keine Illusionen. Die Hölle regiert. Herzlichst, Ihr alter Josef Roth. Wir deutschen Schriftsteller jüdischer Abstammung müssen in diesen Tagen, da der Rauch unserer verbrannten Bücher zum Himmel steigt, vor allem erkennen, dass wir besiegt sind. Erfüllen wir, die wir die erste Welle der Soldaten bilden, die unter dem Banner des europäischen Geistes gekämpft haben, die edelste Pflicht der in Ehren besiegten Krieger. Erkennen wir unsere Niederlage. Wir haben für Deutschland geschrieben, wir sind für Deutschland gestorben. Wir haben unser Blut für Deutschland in zweifacher Weise vergossen. Das Blut, das unser physisches Leben nährt, und dasjenige, mit dem wir schreiben. Wir haben Deutschland besungen. Das wahre Deutschland. Deshalb werden wir heute von Deutschland verbrannt. Paris, 13. April 1934. Lieber Freund Stefan Zweig, es ist nicht der Alkohol. Bitte sagen Sie mir nichts mehr davon. Nein, mein Lieber, mir ist Schreckliches zugestoßen, Lächerliches und Schreckliches zugleich. Und ich gehe mit zerrissenem Herzen herum, wie damals, als meine Frau verrückt wurde. Und es ist jetzt schlimmer. Hören Sie zu. Eine Frau, die ich seit mehr als 3 Jahren liebe, der ich ganz vertraue, für die ich arbeite, die ich mit ihren Kindern erhalte, betrügt mich mit meinem kleinen Sekretär, den Sie damals zufällig gesehen haben, und zwar, während Sie beide meinen Antichrist abschreiben, in meinem Zimmer. Eine Frau, die ich liebe, wenn ich sie auch infolge meines Zustands seit Wochen vernachlässigt habe, küsst einen kleinen Nebbich, ein Nichts. Ich weiß nichts mehr von der Welt, ich kann nicht mehr schreiben. Meine Klugheit, meine Psychologie, meine Menschenkenntnis ist einen Dreck wert. Ich bin völlig ruiniert. Ich kann nicht essen und nicht schlafen. Ich werde wahnsinnig. Diese Frau ist meine einzige Beziehung zur Erde, zum Vitalen, zum Vegetativen. Es ist die schlimmste Stunde meines Lebens, in der ich Ihnen das schreibe, die schlimmste. Glauben Sie mir endlich einmal, es ist nicht der Alkohol. Ihr alter Josef Roth. Der Antichrist ist gekommen. Derart verkleidet, dass wir, die wir ihn seit Jahren zu erwarten gewohnt sind, ihn nicht erkennen. Schon wohnt er mitten unter uns, in uns selbst. Und über uns lastet der schwere Schatten seiner niederträchtigen Fittiche. Schon schwelen wir in der eisigen Glut seiner höllischen Augen. Unseren ahnungslosen Kehlen nähern sich bereits seine wirkbereiten Hände. Schon beleckt er mit seiner lästerlichen, brandtragenden Zunge unsere Welt. Schon hebt er seine feurigen Füße, sie auf die schwachen und leicht entzündlichen Dächer unserer Häuser zu setzen. Längst hat er Gift gestreut in die unschuldigen Seelen unserer Kinder. Aber wir merken es nicht. Lieber Freund Stefan Zweig, ich selbst glaube, dass mein Antichrist ein ehrlicher Schrei, kein Buch ist. Ich weiß, wie bitter mir das Leben wird, aus allgemeinen Gründen und leider auch aus privaten, aber es ist im Grunde dasselbe. Und ich habe den Antichrist in der persönlichen Not geschrieben, in einer sehr persönlichen. Sie haben recht. Ich habe den Antichrist nicht aufgebaut, sondern einfach hingeschrieben. Und ich fühlte mich in dieser Zeit zum ersten Mal in meinem Leben detachiert von dieser Welt. Ich war grimmig und selig zugleich. Wahrscheinlich ist Zufälliges und Nebensächliches dazwischen geraten. Aber ich habe die Empfindung, dass dieses Buch nicht von mir ist und als hätte es mir jemand diktiert. Ich bitte Sie dringlichst und lassen Sie mich nicht mehr darauf zurückkommen. Es kostet Sie so wenig, mir einen Vorschuss von einem englischen Verleger zu verschaffen. Man hört auf Ihr Wort. Schaffen Sie mir diesen Strick vom Hals, der mich so würgt. Bitte. Bitte verschaffen Sie mir die Freiheit. Ich kann nicht mehr so leben. Ich werde umkommen. Ich schreibe Ihnen in tiefster Not. Ich umarme Sie, Ihr alter Josef Roth. Täuschen wir uns nicht über die folgenden drei entscheidenden Tatsachen. Erstens darüber, dass die Mehrzahl der deutschen Emigranten Juden sind. Zweitens, dass in den meisten Ländern ein latenter Antisemitismus herrscht. Drittens, dass unter den Vorwürfen, die man gegen das Dritte Reich erhebt, jener gegen seinen Antisemitismus am wenigsten Wirkung haben kann. Man könnte eher im Gegenteil sagen, der Antisemitismus des Dritten Reiches gehörte zu seinen wirkungsvollsten Propagandamitteln. In der Tat ist es dem Dritten Reich gelungen, die ganze Emigration mit dem Judentum identisch erscheinen zu lassen. Und die Spekulation war richtig. Mehr als die Hälfte seines gesamten literarischen Werks entstand in diesen 6 Emigrationsjahren, die er hauptsächlich in Paris, in Marseille, auch in Rapperswil bei Zürich, in Amsterdam und in Ostende verbrachte. Hotel Foyot, Paris. Lieber Freund Stefan Zweig, ich habe eine Frau und 2 Kinder. Meine legitime Frau ist jetzt umsonst in einer Badener Anstalt. Die Kinder kann ich nicht umsonst unterbringen. Ich kann auch nicht eine kleine, stinkige Wohnung nehmen und mit dem ganzen Zirkus zusammenleben. Obwohl ich ganz genau weiß, dass Frau und Kinder mir niemals Dank wissen werden für alles, was ich für sie getan habe, kann ich sie doch nicht alle in dieser Not allein lassen. Meine Liebe geht durchs Gewissen, ebenso wie bei vielen durch den Magen. Einteilen? Ich teile wahrhaftig nicht ein, sondern aus. Und wenn ich das nicht tue, so muss ich allein bleiben. Das heißt also, ich trenne mich gegen mein Gewissen von den 3 armen Menschen, die von mir leben. Ich kann es tun. Aber ich brauche ein Jahr, um diese Tat zu überwinden. ebenso wie ich 2 Jahre gebraucht hatte, um die Krankheit meiner Frau zu überwinden, an der ich immer noch glaube, schuldig zu sein. Ich schlafe 3 bis 4 Stunden. Ich erwache jeden Morgen gegen 6 und breche Galle. Jeden Morgen. Ich erleide dabei fortwährend Vorwürfe meiner Nächsten. Bös. Bös sind die Menschen zu mir. Ich kann mich nicht umbringen. Ich werde aber umkommen. Ich halte diese Art Leben nicht mehr aus. Ich bitte Sie, was soll ich tun? Ich bin ganz, ganz tief unten. Ich gehe kaputt. Was hätte das aber für einen Sinn? Ich umarme Sie herzlich. Ich bin Ihr alter Josef Roth. Nizza 1936. Lieber Freund, ein Plan muss gemacht werden für die nächsten Monate. Sie müssen über den toten Punkt hinweg. Die tägliche Alkoholration muss herabgesetzt werden. Wir müssen Ihnen alkoholische Einschränkungen aufzwingen. Lieber, guter, bitte klagen Sie nicht immer die Zeit und die Schlechtigkeit der Menschen an. Geben Sie auch zu, dass Sie selbst an Ihrem Zustand schuld sind. Und helfen Sie uns, dass wir Ihnen helfen können. Erfinden Sie keine Sophismen, dass der Schnaps edel, weise, produktiv mache. Er erniedrigt. Paris, Hotel Galilee, 1. März 1936. Lieber Freund, soeben habe ich meinen Roman »Beichte eines Mörders erzählt in einer Nacht« beendet. Ich bin ganz krank. Ich musste das Foyer für die 3 Tage verlassen, in denen ich fertig werden sollte. Es ging nicht, mit Familie zu arbeiten. Ich bin ernstlich erschöpft. Ich habe außerdem ernste Sorgen um Frau Mangabell, deren Zustand durchaus ähnlich ist dem meiner Frau seinerzeit. Ich umarme Sie herzlich. Ihr Josef Roth. London, 3. März 1936. Lieber Freund, in aller Eile meinen Glückwunsch. Endlich können Sie ein bisschen aufatmen, denn immerhin, ein fertiges Buch ist ein Glück und eine Gnade. Wegen Mangabell machen Sie sich keine Sorgen. Das Umgekehrte wäre unnatürlich, nämlich wenn Sie nicht bei eurer Lebensform mit den Nerven aus dem Gleichgewicht käme. Wie es Ihnen besser geht, wird es ihr besser gehen. Meine Müdigkeit grüßt die Ihre, mein Buch, Ihr Buch. Ihr Getreuer, Stefan Zweig. Trotz aller Qualen, Bedrängnisse, stetigen Alkoholgenusses kann sich Roth noch einmal aufraffen und Zeugnis seiner genialen schriftstellerischen Begabung in einer neuen Schaffensphase mit dem kleinen Roman »Das falsche Gewicht – Die Geschichte eines Eichmeisters« geben, der im Amsterdamer Exilverlag Herido erscheint. Eine Erinnerung an seine galizische Heimat. Es war einmal im Bezirk Svatogrod ein Eichmeister, der hieß Anselm Eibenschütz. Seine Aufgabe bestand darin, die Maße und Gewichte der Kaufleute im ganzen Bezirk zu prüfen. Anselm Eibenschütz, unser Eichmeister, war ein sehr stattlicher Mann. Er war ein alter Soldat. Er hatte seine 12 Jahre als länger dienender Unteroffizier beim 11. Artillerieregiment verbracht. Und er hätte niemals das Militär verlassen, wenn ihn nicht seine Frau in ihrer strengen, ja unerbittlichen Weise dazu gezwungen hätte. Er hatte geheiratet, wie es fast alle länger dienenden Unteroffiziere zu tun pflegen. Ach, sie sind einsam, die länger dienenden Unteroffiziere. Nur Männer sehen sie, lauter Männer. Die Frauen, denen sie begegnen, huschen an ihnen vorbei wie Schwalben. Sie heiraten die Unteroffiziere sozusagen, um wenigstens eine einzige Schwalbe zu behalten. Ein Jahr später, 1938, gelingt ihm das Gegenstück zum Radetzky-Marsch mit dem Roman »Die Kapuzinergruft«, der im Verlag De Gemeinschap in Bildhofen erscheint. Der Roman vom Untergang Österreichs als selbstständiger Staat. Die Kapuzinergruft, wo meine Kaiser liegen, begraben in steinernen Särgen, ist geschlossen. Der Bruder Kapuziner kam mir entgegen und fragte, was wünschen Sie? Ich will den Sarg meines Kaisers Franz Josef besuchen, erwiderte ich. Gott segne Sie, sagte der Bruder, und er schlug das Kreuz über mich. Gott erhalte, rief ich. Psst, sagte der Bruder. Wohin soll ich? Ich jetzt? Ein Trotter? Roth und ich? Wir trafen uns im Juli 1936 in Ostende und wohnten bald zusammen. Er hat noch eine Zeit lang Briefe von Mangabell erhalten, was ihn jedes Mal unruhig machte. Auch während der Zeit, in der Roth mit Irmgard Coyne zusammen war, hörte er nicht auf, mir zu schreiben. Er bat mich mehrmals um Rat und meinte, du hast doch immer Mittel für alles. Roth war immer noch in Mangabell verliebt. Und auch Friedel konnte er nicht vergessen. Er sprach oft über beide, sodass ihm leicht anzumerken war, dass es sich um Bindungen und Gefühle handelte, die nicht gestorben waren. Bei uns war das anders. Wir fanden zusammen, jeder für seinen Teil, aus Angst, allein zu sein. Obwohl das gegenseitige Interesse schon bei der ersten Begegnung vorhanden war. Anfang 1938 war es aus zwischen den beiden. Da stand Roth auf einmal vor meiner Tür und wollte zu mir zurückkehren. Aber ich habe mich überwunden und ihn nicht hereingelassen. Er hatte dann ungeheure Schuldgefühle. Er wetterte gegen sich, was für ein Schwein er gewesen sei, mich zu verlassen. Er habe mich im Stich gelassen. Er sei ein schlechter Mensch. Roth konnte damals noch seine Qualen und Traurigkeiten vergessen und gern und gut lachen. Er konnte auch zuweilen noch sehr gut, sehr intensiv und äußerst lebendig in der Wirklichkeit leben. Wenn er nicht an seinem Roman arbeitete, schrieb er Artikel gegen den Nationalsozialismus. Ich kenne niemand, der so unerbittlich klar, so überzeugend stark, so leidenschaftlich kompromisslos darüber und dagegen schrieb wie er. Wenn man Goebbels eine geniale Leistung anmerken soll, so diese. Er hat es vermocht, die offizielle Wahrheit genauso hinken zu lassen, wie er selbst hinkt. Seinen eigenen Klumpfuß hat er der offiziellen deutschen Wahrheit verliehen. Es ist kein Zufall, sondern ein bewusster Witz der Geschichte, dass der erste deutsche Propagandaminister hinkt. Das vergossene Blut schreit zu jenem Himmel, in dem die Berichterstatter nicht sitzen. Sie sitzen in den Pressekonferenzen des Goebbels. Es ist der siebente Kreis der Hölle, dessen Filiale auf Erden den Titel trägt, das Dritte Reich. Ich hatte Roth ja wirklich ehrlich gern. Er war ein wunderbar bedeutender Mensch. Aber durch seine Krankheit war er so entsetzlich anstrengend und schwierig. Diese entsetzlichen Depressionen. Und durch den Alkohol sah er die Dinge und Menschen oft so gespensterhaft und unheimlich verzerrt. Nachts im Hotelzimmer schaute er mich einmal mit schweifendem Blick und in einem Zustand furchtbarer Beängstigung an und fragte mich dringend, wo ist Frau Coyne? Am nächsten Tag schien er sich des Vorfalls nicht zu erinnern. Roth war in jeder Hinsicht eifersüchtig. Durch den Alkohol verstärkte sich diese Tendenz noch bei ihm, sodass er mich zum Schluss nicht mehr aus den Fingern ließ. Nicht einmal austreten konnte ich, ohne dass er unruhig wurde. Durch seine wahnsinnige Eifersucht fühlte ich mich immer mehr in die Enge getrieben, bis ich es nicht mehr aushielt, bis ich unbedingt ausbrechen musste. Gegenüber dem Bistro, in dem ich den ganzen Tag sitze, wird jetzt ein altes Haus abgerissen. ein Hotel, in dem ich 16 Jahre gewohnt habe. Die Zeit meiner Reisen ausgenommen. Vorgestern Abend stand noch eine Mauer da, die rückwärtige, und erwartete ihre letzte Nacht. Jetzt sitze ich gegenüber dem leeren Platz und höre die Stunden rinnen. Man verliert eine Heimat nach der anderen, sage ich mir. Hier sitze ich am Wanderstab. Die Füße sind wund, das Herz ist müde, die Augen sind trocken. Das Elend hockt sich neben mich, wird immer sanfter und größer. Der Schmerz bleibt stehen, wird gewaltig und gütig. Der Schrecken schmettert heran und kann nicht mehr schrecken. Und dies ist eben das Trostlose. Am Vormittag des 23. Mai 1939 wurde im Café Tournon die Nachricht von Ernst Hollers Selbstmord in New York überbracht. Roth meinte dazu, wie dumm vom Toller, sich jetzt aufzuhängen, da es mit unseren Feinden zu Ende geht. Dann erlitt er einen Zusammenbruch. Es war grauenhaft, in Amsterdam zu sein und eingesperrt zu warten. Auf was? Krieg? Tod? Qual? Konzentrationslager? Es war schon oft schlimm, aber so schlimm war es noch nie. In meinem Bekannten- und Freundeskreis war eine Selbstmordepidemie ausgebrochen. Dann kam die Nachricht, dass Toller sich erhängt hat. Und dann die Nachricht, dass Roth gestorben ist. Er nahm kein Haus und hatte kein Heim. Nomadisch wandernd von Hotel zu Hotel, von Stadt zu Stadt, mit seinem kleinen Koffer, einem Dutzend fein gespitzter Bleistifte und 30 oder 40 Blättern Papier, in seinem unwandelbaren grauen Mäntelchen. So lebte er, sein Leben lang, bohemhaft, studentisch. Irgendein tieferes Wissen verbot ihm jede Bleibe. Und misstrauisch wehrte er sich jeder Bruderschaft mit behäbig bürgerlichem Glück. Am Morgen des 27. Mai 1939 starb Josef Roth. Das Begräbnis fand am 30. Mai nachmittags am Cimetière Tay, südöstlich von Paris, statt. Drinnen bei mir bin ich sehr traurig. Josef Roth. Ein Hörspiel von Helmut Peschina. Manga Bell, Christiane von Pöllnitz. Hermann Kästen, Falk Rockstroh. Irmgard Keun, Katharina Lorenz. Gustav Kiepenheuer, Ulrich Nöten. Friedel Roth, Katharina Stemberger. Soma Morgenstern, Johannes Silberschneider. Stefan Zweig, Josef Lorenz. Josef Roth, Erwin Steinhauer. Sprecher der historischen Aufnahmen, Michael Rotschopf. Tongestaltung Anna Kunzio und Manuel Radinger. Komposition Max Nagel. Trompete Martin Eberle, Violine N. Harvey Nagel, Cello Melissa Coleman, Schlagzeug Herbert Pirker. Saxophon, Klarinette und Melodika Max Nagel. Regie Harald Kreber.